Erster, ihr braucht keine Informationen über die genaue Zeit. Zweiter, ihr wisst es genau, der Tag des Herrn kommt plötzlich wie ein Dieb. Dritter, die Menschen sagen, es ist sicher. Dann kommt plötzlich das Ende. Es ist wie Schmerzen bei einer Geburt. Sie können nicht weglaufen. Vierter, aber ihr seid nicht in der Dunkelheit. Dieser Tag wird euch nicht überraschen. Fünfter, ihr alle gehört zum Licht und zum Tag. Wir gehören nicht zur Nacht. Sechster, wir wollen also nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen wach sein. Siebter, wer schläft, der schläft in der Nacht. Wer betrunken ist, ist nachts betrunken. Achter, wir gehören zum Tag. Wir wollen klar denken. Glaube und Liebe schützen uns. Die Hoffnung auf Rettung schützt uns. Neunter, Gott will nicht auf uns böse sein. Er will uns durch Jesus retten. Zehnter, Jesus ist für uns gestorben. Wir werden mit ihm leben. Elfter, helft euch gegenseitig und macht euch Mut. Ihr macht das schon gut. Zwölfter, wir bitten euch, achtet die Menschen, die bei euch arbeiten. Sie leiten euch im Namen des Herrn. Dreizehnter, habt sie sehr lieb wegen ihrer Arbeit. Lebt in Frieden miteinander. Vierzehnter, warnt die Faulen. Tröstet die Ängstlichen. Helft den Schwachen. Seid geduldig mit allen. Fünfzehnter, niemand soll Böses mit Bösem beantworten. Tut immer Gutes für alle Menschen. Sechzehnter, seid immer fröhlich. Siebzehnter, betet immer wieder. Achtzehnter, dankt Gott in jeder Situation. Das will Gott von euch durch Jesus. Neunzehnter, haltet den Geist Gottes nicht auf. Zwanzigster, hört auf das, was Gott durch Menschen sagt. 21. Prüft alles genau. Behaltet nur die guten Dinge. 22. Haltet euch von allem Bösen fern. 23. Gott gibt uns Frieden. Er soll euch ganz rein machen. Er schützt euren Geist, eure Seele und euren Körper, bis Jesus kommt. 24. Gott hat euch gerufen. Er ist treu und er wird das tun. 25. Liebe Brüder, betet für uns. 26. Grüßt alle Geschwister mit einem Kuss der Freundschaft. 27. Ich befehle euch im Namen des Herrn, lest diesen Brief allen vor. 28. Die Güte von Jesus Christus soll bei euch sein.